ARD-Radio Wissen. Grünstreifen. Finnland hat eine neue Regierung und die hat einen Plan, der einzigartig wäre in Europa, wenn sie ihn tatsächlich umsetzt. Die neue Regierung in Finnland möchte ein Grundeinkommen einführen und das wünschen sich laut Umfragen auch viele. Fast 80% der Finnen würden das befürworten. Dann bekämen sie nämlich Geld ohne Gegenleistung, einfach dafür, dass sie am Leben sind. Wie das jetzt funktionieren soll, darüber rede ich jetzt mit der Radiowissen-Autorin Sandra Pfister. Hallo Sandra. Hallo, guten Morgen. Wie könnte das genau aussehen, das Grundeinkommen in Finnland? Ja, man weiß leider noch fast kaum was darüber. Es ist noch total schwammig. Im Frühjahr ist diese neue Regierung gewählt worden. Die ist eher konservativ, das weiß man. Und die hat genau einen Satz in diesen Koalitionsvertrag geschrieben. Sie schreibt darin, sie will das Experiment mit dem Grundeinkommen starten. Das wurde in den sozialen Netzwerken stürmisch begrüßt. Aber man kann damit rechnen, dass da erstmal eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird. Die wird vielleicht Jahre, Monate zumindest arbeiten. Und ich bin da auch so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so ein großer Grund zum Feiern sein wird, dieses Grundeinkommen. Denn dieses Grundeinkommen kann, wenn es von einer konservativen Regierung kommt, auch ein Deckmantel sein für Sozialabbau. So frei nach dem Motto, es gibt jetzt ein Grundeinkommen, das ist zwar niedrig, aber dann kürzen wir alle weiteren Hilfen für Schwachen. Das hört sich ja erstmal auch ein bisschen verrückt an, denn es würde ja wahnsinnig viel Geld kosten, jedem Bürger, sagen wir mal, damit er ein Grundeinkommen hat, 1000 Euro im Monat in die Hand zu drücken. Was wäre denn überhaupt der Vorteil von sowas? Ja, das hört sich verrückt an. Die Größenordnung ist auch noch überhaupt nicht präzisiert. Aber die finnische Regierung sagt, es geht ihr darum, Bürokratie abzubauen. Also nicht mehr viele kleine Sozialleistungen, sondern ein Grundeinkommen, das alles abgilt. Und sie will damit auch das Unternehmertum stärken. Sie glaubt nämlich, dass wenn Menschen eine Grundversorgung haben, dass sie dann risikobereiter sind und dass sie sich dann vielleicht selbstständig machen. Oder wenn sie bislang überhaupt nicht gearbeitet haben, dass sie dann auch schlechter bezahlte Jobs annehmen, um sich was dazu zu verdienen. Da sieht der Armutsforscher Christoph Butterwege, der sieht das komplett kritisch, denn er sagt, Unternehmen, die bislang schlecht bezahlen, die würden so ein Grundeinkommen als Lohnsubvention dankend annehmen und dann könnten sie die Löhne erst recht niedrig halten. Das sagen übrigens auch interessanterweise die deutschen Gewerkschaften, die gegen ein Grundeinkommen sind. Das ist erstmal erstaunlich, aber sie befürchten auch, dass die Unternehmen dann die Löhne senken. Also es gibt viele Skeptiker. Gibt es denn auch Befürworter, viele? Ja, natürlich. Es gibt viele Linke, die sagen, wenn es ein Grundeinkommen gäbe, dann müssten, umgekehrt gedacht, die Löhne im Niedriglohnsektor steigen, weil eben Leute, die ein Grundeinkommen beziehen, die können sich gegenüber ihrem Chef fordernder hinstellen und sagen, bezahl mich besser. Bislang schlecht bezahlte Arbeit würde teurer, weil die ja sonst nicht arbeiten gehen würden. Ein Grundeinkommen würde, wenn man es ganz grundsätzlich betrachtet, die Gesellschaft auch gerechter machen, denn ein Großteil des Reichtums heute beruht ja auf unverdienten Faktoren wie dem Glück der Geburt. Und ein Grundeinkommen würde da viele Startchancen individuell einfach ein bisschen angleichen. Und dann gibt es noch die Argumentation, arbeiten gehen an sich ist schlecht, das bedeutet fremdbestimmt zu sein, also mit dem Grundeinkommen bräuchte man das nicht zu machen. Ja, gibt es denn nicht vielleicht sogar auch die Befürchtung, dass, wenn es das Grundeinkommen gäbe, dass dann viele Leute überhaupt gar nicht mehr arbeiten gehen wollen? Ja, das ist die große Angst und auch die große Unbekannte in diesem Spiel, ob so eine Grundsicherung wirklich faul macht. Es ist eines der Hauptargumente der Gegner, die sagen, in dieser Hängematte ruhen sich dann viele aus. Ich persönlich finde und viele Forscher auch dagegen spricht, dass dieses Grundeinkommen vermutlich nicht so hoch wäre, dass viele nicht doch weiterarbeiten müssen. Und Arbeit ist ja auch Anerkennung, Selbstverwirklichung, soziale Integration. Also es ist nicht nur das Geld, das Menschen dazu bringt, arbeiten zu gehen. Wenn wir mal ganz kurz nach Deutschland gucken, da haben wir mal durchgerechnet, das würde 960 Milliarden Euro kosten, den deutschen Grundeinkommen zu bezahlen. Das wäre ja überhaupt nicht finanzierbar in Deutschland. Ist das jetzt auch der Hauptgrund, warum zum Beispiel das Grundeinkommen in den großen deutschen Parteien jetzt ganz wenig Fans nur hat? Ja, das ist der Grund. Es ist auch das Totschlagargument der Gegner seit Jahren. Der Bundeshaushalt liegt bei etwa 300 Milliarden plus minus je nach Jahr. Man bräuchte mindestens mehr als das Doppelte. Du hast gerade gesagt, wenn jeder Erwachsene ungefähr 1000 Euro Grundeinkommen erhalten sollte. Das ist so die Größenordnung, die zum Beispiel Katja Kipping vorschlägt, eine der beiden Vorsitzenden der Linken. Aber es gibt insgesamt ganz wenig durchgerechnete Finanzierungsmodelle. Die Befürworter sagen nur vage ja, aber es würden ja auch viele Posten bei Bund und Ländern in den Haushalten eingespart. Hartz IV zum Beispiel samt Verwaltung, die Rente, ein Teil zumindest der 250 Milliarden für die Rente könnte in dieses Grundeinkommen rein. Die Rentner würden dann auch Grundeinkommen beziehen. Aber es müsste jemand die Entscheidung treffen, welche Sozialleistungen sollen denn gestrichen werden? Alle, also Das wird kaum durchsetzbar. Arbeitslosengeld vielleicht, Kindergeld, BAföG, Rente, also das wäre nicht durchsetzbar. Und dann wäre das Grundeinkommen nur ein Vorwand, um diese Sozialleistungen zu streichen. Götz Werner, das ist einer der eifrigsten deutschen Befürworter des Grundeinkommens, das ist der Gründer von DM, dieser Drogeriekette, der hat das tatsächlich vor Jahren schon mal durchgerechnet und er will es durch eine höhere Mehrwertsteuer finanzieren. Die würde dann auf bis zu 50-100% hochgehen und dann sagt der Armutsforscher Christoph Buderweger aus Köln wieder, ich bin dagegen. Dann wird das Geld, was Menschen mehr kriegen, beim Einkauf direkt wieder aufgezehrt. Also dann müssen Arbeitslose ihr Grundeinkommen quasi selbst finanzieren. Ich glaube, die wahrscheinlichste Variante ist, wenn es jemals kommt, dass das Grundeinkommen nicht höher ausfiele als Hartz IV inklusive Wohngeld. Ja. In Deutschland ist es eher sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir jeweils das Grundeinkommen bekommen. Aber die neue finnische Regierung, die denkt darüber nach, das einzuführen, bezeichnet es aber als Experiment. Infos dazu hatte Sandra Pfister. Danke sehr. Die Radio Wissen. Grünstreifen.